Irgendwann von irgendwo kam ich an in Nuevo Laredo, Mexiko. Viel Siesta, sí, señor, viel Tequila und Amor. Das Amigo ist Nuevo Laredo. Und weil ich so durstig war, hielt ich an der ersten Bar. Bar Pepino, nur auf einen Vino, por favor. Das war heute vor einem Jahr und ich bleibe, das ist klar, hier Amigo in Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, yo te quiero, mi amor. Chiquita, meine Señorita, por favor. Und wie